Prophetische Andacht am 29.03.2022 von Reinhard Hirtler. Übersetzt und zusammengefasst von Petra, gelesen von Ulla. Gottes Ruhe ist unsere Waffe. Guten Morgen, Freunde. Es ist so gut, euch zu sehen. Wir haben Leute aus allen 6 Kontinenten hier. Ich werde euch heute ein kleines Geheimnis verraten. Wie könnt ihr einen guten Tag haben? Ein guter Tag hat viel mit dem Herzen zu tun und euer Herz hat mit Gedanken und Emotionen zu tun. Erinnert euch, ihr denkt mit eurem Herz und ihr fühlt mit eurem Herz. Das ist biblisch und wissenschaftlich bewiesen. Ich werde darüber jetzt nicht lehren, denn ich habe ein Buch darüber geschrieben und ich habe schon viele Lehren dazu gehalten. Deshalb nenne ich hier nur ein paar wenige Punkte. Also, Gedanken und Gefühle haben mit deinem Herz zu tun. Sie können gemessen werden. Heutzutage gibt es Geräte, mit denen wir Gedanken und Gefühle mit Hilfe von Energie messen können. Energie ist Materie und Materie kann niemals zerstört und ausgelöscht werden, doch sie kann verändert werden. Das heißt, Gedanken und Gefühle sind Materie und sie können nicht ausgelöscht werden. Wenn wir uns schlecht fühlen oder schlechtes denken, versuchen wir damit aufzuhören und diese Emotionen und Gedanken zu löschen. Doch das geht nicht. Ihr könnt Materie nicht auslöschen. Die Bibel lehrt all das. Doch du kannst Materie verändern. Das erklärt uns die Bibel ebenfalls. Sie spricht darüber, wie wir unser Herz verändern. Das heißt, wir können unsere Gedanken und Gefühle tatsächlich kontrollieren. Ich erzähle euch etwas, das mir der Herr 1992 gesagt hat. Er sagte: Reinhard, achte sehr genau darauf, was du in den ersten 30 Minuten des Tages denkst und fühlst. Denn diese ersten 30 Minuten bereiten den Weg dafür, wie du diesen Tag leben wirst. Ich war damals ein junger Mann mit viel Leidenschaft und Begeisterung. Das war vor 30 Jahren. Ich war damals 30 Jahre alt. Was tat ich also, als Gott mir diesen Download über das Herz gab? Ich ging zu unseren jungen Leuten. Wir hatten damals eine Gruppe mit jungen Leuten, die wir ausbildeten, um Leiter zu werden, und ich lehrte sie. Jeder sagte: Reinhard, du bist verrückt. Manche sagten auch: Das ist fantastisch. Aber sie dachten dennoch, dass ich ein bisschen verrückt bin. Wisst ihr, damals hatte ich keine wissenschaftlichen Beweise für meine Lehre. Wir hatten damals noch kein Internet oder Handys. Es gab das zwar, doch es stand noch nicht jedem zur Verfügung. Deshalb begann ich einfach, die Bibel zu studieren, also in dem Buch, nicht in einem iPad. Und ich fand heraus, dass das, was Gott mir gesagt hatte, tatsächlich durch die Bibel und durch die Wissenschaft bewiesen werden kann. Ich habe also gelernt, darauf zu achten, was in den ersten 30 Minuten unmittelbar nach dem Aufwachen in mir geschieht. Und genauso in den letzten 30 Minuten. Wir denken, dass wir keine Kontrolle darüber haben, was in unseren Gedanken und Gefühlen vor sich geht. Doch das ist eine Lüge. Wir versuchen dagegen anzukämpfen. Doch das ist falsch. Wie willst du Materie auslöschen? Das ist lächerlich. Wir müssen lernen, sie zu transformieren. Warum sage ich euch das? Wenn ihr ein Leben im Sieg führen wollt, wenn ihr ein Leben haben wollt, in dem ihr alles erlebt, was Jesus am Kreuz für euch getan hat, könnt ihr das nur erhalten, wenn ihr das zuvor in eurem Herzen erlebt habt. Seht ihr, euer Geist weiß das bereits, aber du musst es auch in deinem Herzen erleben. Und dein Herz hat mit Gefühlen und Gedanken zu tun. Was geschieht also? In den letzten 5 Minuten, bevor du ins Bett gehst, liest du eine Million Dinge. Wir lesen Nachrichten, wir hören auf schlechte Dinge, die andere Menschen sagen, wir lassen sorgenvolle Gedanken zu und dann wundern wir uns, warum wir nicht so gut schlafen, wie wir eigentlich sollten. Und wir wundern uns, warum wir bereits mit Sorgen aufwachen. Doch wir haben diese Gedanken und Gefühle selbst in unserem Herzen zugelassen, kurz bevor unser Körper zur Ruhe kam. Was habe ich also gelernt? Ich lege mich ins Bett, meditiere und kommuniziere mit Jesus, bis ich einschlafe. So schlafe ich jeden Abend ein. Und am nächsten Morgen? Ich wache nicht mit einem Wecker auf. Letzte Woche bin ich zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren wieder einmal mit einem Wecker aufgewacht. An diesem Abend hatte ich beim Zubettgehen gedacht, weißt du was, ich stelle den Wecker in meiner Uhr. Das ist nur ein kleines Vibrieren, doch es hat mich aufgeweckt und ich dachte, oh du meine Güte, das ist nicht mehr passiert seit Ewigkeiten. Normalerweise bitte ich immer Jesus, mich aufzuwecken. Er darf die Zeit dazu auswählen und das tut er. Ein Schlüssel in meinem Leben ist folgendes. In dem Moment, in dem ich aufwache, achte ich auf das, was ich denke und fühle. Es ist gut, wenn du lernst, das ebenfalls zu tun. Achte genau auf das, was du in dem Moment, in dem du aufwachst, denkst und fühlst. Man nennt dies das Bewusstsein sensibilisieren, indem man sich mit seinem Herz verbindet. Viele Christen machen das nicht. Der Wecker weckt sie, sie springen aus dem Bett und hetzen durch ihren Tag. Das ist dumm. Tut mir leid, aber das ist einfach dumm. Denn die Art und Weise, wie du deinen Tag beginnst, wird bestimmen, wie du deinen Tag lebst. Dies ist der erste Schlüssel. Achte sehr genau darauf, welcher Gedanke und welches Gefühl in dem Moment auftauchen, in dem du aufwachst. Die Wahrheit ist, dass jeder von uns Gefühle und Gedanken hat, wenn er aufwacht. Oh, ich bin so müde. Warum kann ich nicht noch 10 Minuten schlafen? Rate mal, was passiert, wenn das der Gedanke ist, den du hegst und pflegst. Selbst wenn du noch eine halbe Stunde länger schläfst, wirst du müde sein und du wirst den ganzen Tag über müde bleiben. Das ist die Wahrheit. Dasselbe gilt, wenn du aufwachst und denkst, oh, heute habe ich so viele Dinge zu tun, oh je, wie soll ich das alles bewältigen? Du entscheidest, ob du diese Gedanken und Gefühle akzeptierst oder nicht. Wenn du sie akzeptierst, wirst du einen stressigen Tag haben. Und du kannst niemand anderes die Schuld dafür geben. Oh, ich bin so gestresst, weil. Das stimmt nicht. Du bist gestresst, weil du diese ersten Emotionen und Gedanken am Morgen akzeptiert hast. Du kannst niemand beschuldigen. Gedanken und Gefühle können nicht ausgelöscht werden, doch sie können verändert werden. Dies ist eine kleine Einleitung und ein kleiner Schlüssel für dich. Wenn du ihn sorgfältig anwendest, garantiere ich dir 1000-prozentig, dass dein Leben sich verändern wird. Garantiert. Als erstes musst du dazu die Entscheidung treffen, dass du dir darüber bewusst werden willst, was du denkst und fühlst. Achte einfach darauf. Die zweite Entscheidung, die du treffen musst, ist, magst du diese Gedanken und Gefühle oder nicht? Das musst du selbst entscheiden. Es gibt Menschen, die gerne gestresst sind, weil sie dann Aufmerksamkeit von anderen bekommen oder weil sie dann Opfer ihrer Umstände sein können. Du musst dich also entscheiden. Mag ich diese Gefühle und Gedanken oder nicht? Wenn du sie magst, weil du denkst, dass es großartige Gefühle und Gedanken sind, dann musst du Folgendes tun. Du meditierst darüber. Ich mache das. Ich meditiere immer in den ersten 1 bis 3 Stunden des Tages. Ich verbinde mich mit meinem Herz und durch mein Herz verbinde ich mich mit Jesus. Und dann meditiere ich, indem ich Bilder in meinem Herz erschaffe. Was geschieht, wenn du mit Gedanken und Gefühlen aufwachst, die dir nicht gefallen? Tja, Du bist dir immerhin schon darüber bewusst, dass du sie hast und du hast dich bereits entschieden, dass du sie nicht magst. Als drittes musst du dich nun entscheiden, sie abzulehnen. Aber lehne sie nicht ab, indem du gegen sie ankämpfst. Du kannst keine Materie auslöschen. Du veränderst sie, indem du genau das tust, was die Bibel uns in Philipper 4,8 sagt. Meine geliebten Brüder, alles was rein, was liebenswert, was wohllautend ist und so weiter. Paulus zählt all diese positiven Dinge auf und dann sagt er, meditiert über diese Dinge. Du wachst also mit Stress und Sorgen über deine Finanzen auf. In diesem Moment musst du dir bewusst machen, was du denkst und fühlst. Und dann musst du eine Entscheidung treffen. Mag ich diesen Stress und diese Sorgen oder nicht? Ah, ich mag sie nicht. Nun bist du dir darüber bewusst und du hast dich entschieden, dass du sie nicht magst. Doch du kämpfst nicht gegen sie an. Stattdessen veränderst du sie, indem du sagst, ich mag es nicht, wenn ich wegen meinen Finanzen gestresst und besorgt bin. Deshalb meditiere ich über das, was die Bibel sagt. Seht auf die Vögel, sie sorgen sich nicht. Und doch kümmert sich mein Vater im Himmel um sie. Schaut euch die Blumen an, wie sie wachsen. Sie wachsen ohne Stress und Sorgen. Sie wachsen durch Hingabe und Vertrauen. Jesus hat gesagt, wie viel mehr wird er für dich sorgen? Nun entscheidest du dich, über diese Dinge zu meditieren und du wirst einen guten Tag haben. Das war nur eine kleine Einleitung, Leute. Doch es ist nicht das eigentliche Thema, über das ich heute sprechen möchte. Ich werde euch sagen, mit welchen Gedanken und mit welchem Gefühl ich heute aufgewacht bin. Wisst ihr, ich bin an einem Punkt angelangt, an dem ich nur mehr sehr selten mit einem negativen Gedanken und Gefühl aufwache. Das ist sehr, sehr selten. Ich wache normalerweise mit fantastischen Gedanken und Gefühlen auf und höre, wie Jesus zu mir spricht, denn so habe ich mich selbst trainiert und ihr könnt dasselbe tun. Dies war heute mein Gedanke. Ruhe ist meine Waffe. Ich wollte nicht sofort aufstehen, auch wenn ich das sehr häufig tue. Ich mag es, mitten in der Nacht aufzustehen, aber heute wollte ich einfach im Bett liegen bleiben und über diesen Gedanken meditieren. Und je mehr ich über diesen Gedanken meditierte, desto mehr sprach Gott zu mir. Ich lag in meinem Bett, hatte eine gute Zeit mit Jesus, wurde von ihm gelehrt und meditierte über die Wahrheit, dass Ruhe meine Waffe ist. Wisst ihr, gestern habe ich zu Daniel gesagt, Daniel, heute Morgen bin ich zum ersten Mal seit vielleicht 20 Jahren aufgewacht und ich war besorgt. Und Daniel antwortete, er ist so lustig. Was? Du warst besorgt? Es war fast so, als ob er gesagt hätte, ich bin froh, dass du auch mal Sorgen hast und ich nicht der Einzige bin, der sich Sorgen macht. Reinhard macht sich ebenfalls Sorgen. Er fragte mich, worüber hast du dir Sorgen gemacht? Denn Daniel weiß, dass wir gerade mit ein paar sehr schwierigen Dingen zu tun haben. Es ist eine sehr herausfordernde Zeit und er dachte, dass ich mir Sorgen wegen diesen Dingen gemacht hatte. Deshalb sagte er, du hast dir Sorgen gemacht? Worüber? Ich antwortete, ich war besorgt, weil ich mit so viel Frieden in mir aufgewacht bin. Und dann habe ich gedacht, ich sollte mir Sorgen machen, aber ich kann mir keine Sorgen machen. Ich war besorgt, weil ich mir keine Sorgen machen kann. Ich könnte mir noch nicht einmal Sorgen machen, wenn ich das wollte. Und ich dachte, bin ich merkwürdig? Bin ich seltsam? Meine Umstände sagen, Reinhard, du musst dir Sorgen machen. Aber ich kann nicht besorgt sein. Was ist los mit mir? Deshalb war ich besorgt, weil ich nicht besorgt war. Doch am Ende dachte ich, nein, das ist okay, ich bleibe so, wie ich bin. Okay, Ruhe ist also eure Waffe. Als ich über diese Wahrheit, dass Ruhe unsere Waffe ist, nachdachte und meditierte, stellte ich fest, dass es tatsächlich keine vollmächtigere Waffe als Ruhe gibt. Schaut nur in die Bibel. Warum hat Gott einen Sabbat eingeführt? Und sollen wir den Sabbat im neuen Bund halten? Darüber diskutieren Christen. Einige denken, wir sollten es tun, andere nicht. Also gehen wir zurück zum Anfang. Wie hat der ganze Gedanke über Ruhe begonnen? Im 1. Mose erzählt die Bibel, dass Gott alles in 6 Tagen erschaffen hat. Dann heiligte er den 7. Tag als Ruhetag, an dem Gott selbst von all seinen Werken ruhte. Wisst ihr, dass hier bereits der neue Bund gelehrt wird? Erkennt ihr, dass genau dort bereits das vollendete Werk des Kreuzes demonstriert wurde? Überlegt doch einmal, hat Gott sich ausgeruht, weil er müde war? Selbstverständlich nicht. Die Bibel sagt, dass der Heilige Israels niemals schläft und niemals müde wird. Er ist Gott. Warum hat sich Gott dann also von all seinen Werken ausgeruht und was wollte er uns damit zeigen? Er wollte uns Folgendes zeigen. Die Bibel sagt wörtlich, er ruhte von all seinem Werk, denn das Werk war vollendet. Und in Johannes 19,13 steht, es ist vollbracht. Ich kann ruhen, weil er alles, was getan werden muss, bereits getan hat. Als Gott am 7. Tag von all seinen Werken ruhte, wollte er uns damit prophetisch zeigen, eines Tages wird ein Tag kommen, an dem alles, was getan werden muss, getan ist. Und jeder, der mir vertraut, kann in das vollbrachte Werk des Kreuzes eintreten. Mein Werk ist vollbracht. Das ist das Erste, was Gott uns zeigen wollte. Doch warum hat Gott den Menschen am 6. Tag geschaffen und nicht am 3.? Ich glaube, dafür gibt es mehrere Gründe, aber ein Grund ist folgender. Gott wollte, dass der Mensch Ruhe als Waffe hatte. Seht her, wenn Gott den Menschen am 4. Tag erschaffen hätte, wäre der Mensch bereits anwesend gewesen, als Gott noch arbeitete. Wie sah der 1. Tag des Menschen auf dieser Erde aus? Der 1. volle Tag in seiner Existenz. Am 6. Tag erschuf Gott den Menschen und der 1. volle Tag, den der Mensch auf dieser Erde verbrachte, war Tag 7. Der Mensch begann sein Leben also nicht mit Arbeit und ruhte sich anschließend aus, weil er müde war, sondern er begann mit Ruhe. Und nach dieser Ruhe sagte Gott, beherrsche die Erde, kümmere dich um alles. Das ist ein perfektes Bild für das vollbrachte Werk am Kreuz und die Ruhe für uns Menschen. Der Mensch hat sich nicht ausgeruht, weil er so müde war, sondern er begann sein Leben mit Ruhe. Unser christliches Leben sollte nicht so aussehen. Mensch, jetzt habe ich Gott seit 6 Tagen gedient, ich bin so müde, jetzt brauche ich einen Ruhetag. Menschen, die so leben, sind niemals in Gottes Ruhe. Sie haben noch nicht einmal verstanden, was es bedeutet, in Gottes Ruhe zu leben. Wir treten in Gottes Ruhe ein und aus dieser Position heraus tun wir sämtliche Dinge. Es ist gut, deinem Körper Ruhe zu gewähren, aber wenn du nicht in Gottes Ruhe lebst, kannst du 7 oder 8 Stunden pro Nacht schlafen und immer noch müde sein. Es gibt heutzutage Menschen, die einen Burnout haben, obwohl sie nur 30 Stunden in der Woche arbeiten. Und es gibt andere, die arbeiten 80 Stunden in der Woche und sie sind nicht gestresst. Warum? Weil sie alles, was sie tun, aus einer Haltung der Ruhe heraus tun. In Hebräer 4 sagt Gott ganz klar, dass es eine Ruhe für sein Volk gibt. Auf welche Weise hat uns die Religion aus Gottes Ruhe herausgebracht? Wir müssen tun, tun, tun, damit uns Gott dann etwas gibt. Wenn ich alles richtig mache, wird Gott mich segnen. Wenn ich genug bete, wird Gott antworten. Wenn ich genug faste, wird Gott mir etwas geben. Wie soll man auf diese Weise ein Leben aus der Ruhe herausführen? Oh, es gibt ständig Widerstand durch den Feind. Mein Freund, ich möchte dir etwas mitteilen. Der neue Bund ist dem alten Bund überlegen. Er ist viel besser. Das vollbrachte Werk am Kreuz ist so viel besser als alles, was davor geschehen ist. Schau dir nur Folgendes an. Ich hoffe, dein Herz kann es ergreifen. In 5. Mose sagt Gott zu seinem Volk: Ich habe ein verheißenes Land für euch. Und wenn ich euch in das verheißene Land bringe, werde ich euch Ruhe vor euren Feinden geben. Das hat Gott verheißen. Im alten Bund war das verheißene Land das Land der Ruhe. Und das Land der Ruhe bedeutete, dass man Ruhe vor seinen Feinden hatte. Man hatte dort also bereits im alten Bund Ruhe von seinen Feinden. Und nun kommen wir zum neuen Bund. Die Religion greift eine Stelle aus der Bibel heraus, nämlich Epheser 6,10: Sei stark in dem Herrn, du kämpfst nicht gegen Fleisch und Blut, Bruder. Pass auf, es findet ein mächtiger Kampf statt. Es gibt Widerstand vom Teufel, es gibt noch einen Angriff vom Feind, etc. Leute, wenn Ruhe im alten Bund gleichbedeutend mit Ruhe vor den Feinden war, wie kann es dann sein, dass wir im neuen Bund keine Ruhe vor dem Feind haben? Wir haben religiöse Lügen geglaubt. Wenn du Epheser 6 genau studierst, wirst du feststellen, dass es in dem gesamten Abschnitt in Wirklichkeit um Ruhe geht. Ruhe im vollbrachten Werk. Alles, was der Feind hat, sind Tricks. Steh fest in dem, was am Kreuz geschehen ist. Gott hat uns also Ruhe vom Feind versprochen. Er hat gesagt, dass im neuen Bund noch eine Ruhe vorhanden ist. Ich lese aus der Passion-Übersetzung. Hebräer 4. Paulus spricht hier zu Christen. Nun gilt die Verheißung, dass wir in Gottes Ruhe eintreten sollen, auch heute immer noch für uns. Es gibt also heute eine Verheißung, dass du in Gottes Ruhe leben kannst. Ruhe ist meine Waffe für heute. Mit diesem Gedanken bin ich heute aufgewacht und ich werde dies heute leben. Ich brauche heute keine andere Waffe gegen den Feind, nur Ruhe. Denn heute besteht noch eine Ruhe für das Volk Gottes. Dann fährt Paulus fort und sagt: Deshalb müssen wir extrem darauf achten und sicherstellen, dass wir die Fülle dieser Verheißung erfassen und es auf keinen Fall versäumen, dies auch zu erleben. Hast du die Verheißung der Ruhe ergriffen? Hast du heute erkannt, dass Ruhe deine größte Waffe ist? Von was für einer Ruhe schreibt Paulus hier? Ich glaube, dass Paulus dies geschrieben hat. Schaut, was er im nächsten Satz sagt. Denn wir haben die gute Nachricht der Befreiung genauso gehört wie sie. Das griechische Wort für gute Nachricht heißt Evangelio, also das Evangelium. Das heißt, wir haben die gute Nachricht vom vollbrachten Werk des Kreuzes erhalten. Schaut, Paulus sagte: Wir haben die gute Nachricht gehört, genau so wie sie. Was war diese gute Nachricht? Leute, ich bringe euch in das Land, in dem ihr Ruhe finden werdet. Ich bringe euch in ein verheißenes Land. Dort habt ihr Ruhe vor euren Feinden. Milch und Honig werden fließen, das heißt übernatürliche Versorgung. Ihr müsst euch um gar nichts mehr Sorgen machen. Lasst mich euch in dieses Land der Ruhe bringen. Warum sagte Paulus, dass wir achtsam sein müssen, um in diese Ruhe einzutreten? Erinnert euch, der Hebräerbrief ist ein Buch des Vergleiches. Er vergleicht alles, den alten und den neuen Bund, den Berg Zion mit dem Berg Sinai, und dann vergleicht er den großen Hohepriester Jesus mit den irdischen Hohepriestern. Und er vergleicht das himmlische Heiligtum mit dem irdischen Heiligtum. Es ist ein Buch voller Vergleiche. Und hier vergleicht es unser verheißenes Land mit ihrem verheißenen Land. Paulus sagt, sie hätten in Ruhe vor ihren Feinden leben können mit übernatürlicher Versorgung. Aber sie haben es nicht getan. Warum haben sie es nicht getan und wie können wir es tun? Schaut, sie haben dieselbe gute Nachricht wie wir gehört. Es gibt einen Ort der Ruhe. Das war die gute Nachricht. Schaut, wie der Text weitergeht. Sie haben ihren Glauben nicht mit dem Wort verbunden. Aus diesem Grund hat sie das, was sie gehört hatten, nicht tief beeinflusst, denn sie zweifelten. Die ursprüngliche Bedeutung des griechischen Textes lautet, sie vermischten das, was sie gehört hatten, nicht mit Glauben in ihrem Herzen. Folgendes ist geschehen. Gott sagte, Ruhe ist eure Waffe. Er sagte, es gibt einen Platz, an dem ihr von euren Werken ruhen könnt. Es gibt einen Platz, an dem ihr Ruhe von eurem Streben nach Versorgung habt. Er sagte, es gibt einen Ort, an dem ihr Ruhe vor eurem Feind habt. Er ist besiegt und ihr wisst das auch. Doch du musst diese Wahrheit im Glauben in deinem Herzen ergreifen. Sie haben das nicht getan und deshalb starben sie in der Wüste. Ich möchte euch einen kleinen Hinweis geben. Eine der größten Ausdrucksformen von Unglauben und Zweifel ist Klagen. Erinnert euch, wir haben eine 21-tägige Reise begonnen, auf der wir mit Gott niemals über unsere Probleme sprechen. Wir preisen ihn lediglich dafür, wie gut er ist, und wir danken ihm für die guten Dinge, die er getan hat. Außerdem sprechen wir mit unserem Herz über diese Wahrheit. So viele von unseren Gebeten sind nichts anderes als eine Form des Beklagens vor Gott. Und das ist ein Zeichen von Unglauben. Wenn wir beten, Gott, tu das, Gott, löse dies, Gott, tu jenes, dann beklagen wir uns oftmals in Wirklichkeit und wir wollen das nur im Gebet verschleiern. Das Volk Israel ist in der Wüste gestorben, weil sie sich beklagten und Gott nicht vertrauten. Wirst du das ebenfalls tun? Klagen und Unglauben werden dich immer in die Wüste führen. Mach Gott nicht dafür verantwortlich, dass er dich in die Wüste geschickt hätte. Ihr eigener Unglauben hatte bewirkt, dass sie dort gestorben sind. Wir beschuldigen ständig Gott und sagen, Gott hat mich eine Zeit lang in die Wüste geschickt. Nein, Gott tut das nicht. Unser Unglauben, unser mangelndes Vertrauen und unsere Klagen sind es, die uns dorthin bringen. Du wirst keine Ruhe erleben, solange du die gute Nachricht in deinem Herzen nicht mit Glauben vermischt. Und die gute Nachricht ist, Jesus hat alles am Kreuz besiegt. Du kannst dich ausruhen. Gott ruhte von seinen Werken, weil alles vollbracht war. Jesus hat sich im Himmel niedergesetzt, weil alles vollbracht ist. Hört, meine Freunde, wenn ihr einen separaten Tag für Ruhe benutzt, ist das wunderbar. Oder es kann auch schrecklich sein. Ich sage euch, warum es schrecklich sein kann. Wenn du 6 Tage lang hart arbeitest und dich überanstrengst und so erschöpft bist, dass du einen Ruhetag brauchst, ist das schrecklich. Reinhard, warum ist das schrecklich? Das hat Gott den Menschen doch aufgetragen. Nein, nein, nein. Am Anfang hat Gott festgelegt, dass der Mensch sein Leben mit Ruhe begann und erst danach fing er mit der Arbeit an. Der Sabbattag ist kein Lebensstil, der für uns gilt. Der Sabbat, das steht ganz deutlich im Kolosserbrief, ist ein Schatten, ein Bild für die wahre Sabbatruhe. Ich kenne so viele Menschen, die einen Tag in der Woche benutzen, um sich auszuruhen. Und am Ende des Tages sind sie in Wirklichkeit gestresst, weil sie nicht in Ruhe leben. Sie hören niemals auf, sich Sorgen über die Zukunft zu machen. Sie hören nie auf, sich Sorgen um ihre Versorgung zu machen. Sie hören nie auf, sich Sorgen darüber zu machen, was andere Leute über sie sagen. Wir denken, dass harte Arbeit und ein Ruhetag der Lebensstil ist, den Gott für uns vorgesehen hat. Doch ich stimme damit nicht überein. Ich glaube, die richtige Lebensweise ist folgende. Lebe in der Ruhe. Reinhard, wie geht das praktisch? Bedeutet dies, dass ich nicht mehr arbeite? Schau, Hebräer 4 sagt das sehr klar. Zuerst musst du glauben, dass das Werk tatsächlich vollbracht ist. Das zweite ist, wer in die Ruhe eintritt, ruht auch von seinen eigenen Werken. Ich glaube, das steht in Hebräer 4,10. Schauen wir, wie es in der Passion-Übersetzung heißt. Wenn wir in Gottes Glaubensruhe leben eintreten, hören wir mit unseren eigenen Werken auf. Doch was machen wir? Mein Traum, meine Vision, mein Dienst, das, was ich tun will. Reinhard, das ist mein Dienst. Ja, natürlich wirst du auf diese Weise nach 6 Tagen ausgelaugt sein. Doch wie sähe es aus, wenn ich aufhören würde, meine eigenen Werke zu tun? Was würde passieren, wenn ich sagen würde, Vater, die einzigen Werke, die ich heute tun werde, sind die, die du bereits für mich vorbereitet hast. Überleg dir das. In Epheser Kapitel 2 steht Folgendes. Wir sind Gottes Schöpfung, geschaffen zu guten Werken, die er zuvor für uns bereitet hat. Seht ihr? Das ist Ruhe. Wenn ich morgens aufstehe, muss ich nicht eine Million verschiedene Dinge tun, die Reinhard tun will. Ich stehe auf und denke, oh, meine größte Waffe heute ist Ruhe. Jesus, du hast alles erobert, danke. Du hast den Feind besiegt, danke. Ich muss mir heute keine Sorgen über den Feind machen. Oh, ich muss so viele Dinge heute tun. Ich antworte darauf, das sind nicht meine Gedanken, ich akzeptiere sie nicht. Die einzigen Dinge, die ich heute tun muss, sind die Werke, die er bereits für mich vorbereitet hat. Das ist die einzige Arbeit, die ich tun muss. Wenn die ganze Welt versucht, Druck auf mich auszuüben, damit ich das tue, was sie wollen, bleibe ich einfach in der Ruhe. Wenn ich jedes Mal nur einen Dollar bekommen würde, wenn Menschen zu mir sagen, Gott hat mir gesagt, dass ich mich mit dir verknüpfen soll, Reinhard, wann können wir uns treffen? Dann wäre ich so reich. Die Leute schicken mir ständig solche Nachrichten. Ich hatte eine Gebetszeit und Gott hat mir gesagt, verbinde dich mit Reinhard. Deshalb, hier ist meine Telefonnummer, Reinhard, bitte ruf mich an und sag mir, wann wir uns treffen können. Wisst ihr, was meine Antwort darauf ist? Ich ignoriere es. Aber Reinhard, du bist so unhöflich. Nein, ich werde die Werke tun, die er für mich vor Grundlegung der Welt bereitet hat. Denn sonst würde ich im Stress und nicht in der Ruhe leben. Wenn er möchte, dass ich mich mit dir verknüpfe, werde ich mich mit dir verknüpfen. Aber wenn er nicht will, dass ich mich mit dir verknüpfe, werde ich mich nicht mit dir verknüpfen. Ich habe vor Jahrzehnten beschlossen, dass Jesus mich mit seinem Blut erkauft hat. Ich kann von niemandem mehr gekauft werden. Deshalb will ich keine Werke tun, denn sonst bin ich so müde, dass ich mich ausruhen muss. Die einzige Arbeit, die mir wichtig ist und die ich tun werde, sind die Werke, die er für mich vorbereitet hat. Und wenn ich das tue, lebe ich in Frieden. Ich lebe in göttlicher Gnade. Ich lebe ohne jeglichen Stress. Wir müssen lernen, ein Leben mit offenen Händen zu führen. Lass die Dinge los. Wir versuchen so viele Dinge in unserem Leben zu bewirken und es macht noch nicht einmal Sinn, so zu leben. Wisst ihr, dass ich Anfang dieses Jahres tatsächlich Gottes Ruhe verloren habe? Tatsächlich. Und der Herr hat mich zurechtgewiesen. Er sagte: Reinhard, du gehorchst mir nicht. Nur weil du es so sehr liebst, nach Polen zu gehen. Nur weil du Reini so sehr liebst und Fabian und all diese Leute. Du gehorchst mir nicht. Ich habe dir gesagt, dass du dieses und jenes tun und dich auf das fokussieren sollst. Und du kannst das nicht tun, weil du darauf bestehst, nach Polen zu gehen. Und ich habe gesagt: Das tut mir so leid, Herr. Es tut mir so leid, ich lasse es los. Und ich habe es losgelassen. Siehst du, wenn du die Dinge tust, die Gott für dich geschaffen hat, wirst du in der Ruhe sein. Selbst wenn du vielleicht sehr viele Stunden in der Woche arbeitest. Weißt du warum? Weil du innerlich in der Ruhe bist. Du weißt, dass die Werke, die du tust, bereits vor Grundlegung der Welt vollbracht worden sind. Und du tust lediglich das, wozu du geschaffen wurdest und wozu er dich erschaffen hat, und du vertraust ihm. Schaut, was Jesus in Matthäus 11, 28 gesagt hat: Kommt zu mir alle, die ihr müde seid, und ich will euch Ruhe geben. Ich will euch Ruhe geben. Und dann sagte er: Lernt von mir. Wir wollen einfach nicht zu den Füßen Jesu sitzen und von ihm lernen, wie man dieses Leben lebt. Deshalb haben wir keine Ruhe. Wir kämpfen gegen den Teufel, gegen die Umstände, gegen unsere Brüder und Schwestern und wir sind gestresst, weil die Dinge nicht so laufen, wie wir es gerne wollen. Doch die Bibel sagt: Wer eingetreten ist in die Ruhe, ruht von seinen eigenen Werken. Ich möchte dir eine Frage stellen, mein Freund. Welche Werke tust du? Was versuchst du in deinem Leben zu erreichen? Wie viel Geld willst du noch ausgeben, um zu lernen, wie du wohlhabend wirst? Was für einen Sinn macht das überhaupt? Warum sitzt du nicht zu Jesu Füßen und lernst von ihm? Warum trittst du nicht in diese wunderbare Ruhe ein, die Jesus am Kreuz erworben hat? Du wirst nie in die Ruhe Gottes eintreten, wenn du nicht zuerst in dem ruhst, was er für dich getan hat. Du wirst Ruhe niemals als Waffe besitzen, wenn du nicht in ihm ruhst. Wer ist deine Ruhe? Es ist eine Person, nämlich Jesus Christus. Er hat dich bedingungslos angenommen. Ja, das hat er. Also Ruhe darin. Sage: Jesus, ich bin angenommen. Das ist so fantastisch. Wenn du erst einmal in seiner Annahme ruhst, brauchst du keine Annahme von Menschen mehr. Die Leute können dich mögen oder nicht. Was macht das schon? Sie lehnen dich ab. Was soll's? Du ruhst in seiner Annahme für dich. Wenn wir erst einmal begreifen, dass Jesus und das, was er am Kreuz getan hat, unsere einzige wahre Ruhe ist, wird uns dies neue Energie verleihen. Es gibt Menschen, die 2 Wochen lang in den Urlaub fahren und müder nach Hause kommen, als sie bei der Abfahrt gewesen sind. Es gibt viele Menschen, die ihre Woche am Montagmorgen müde beginnen. Wie kann das bei einem Christen sein? Weil wir Ruhe nicht zu unserer Waffe gemacht haben. Die Ruhe Gottes in der wir von unseren eigenen Werken ruhen. Wir ruhen in seinem Werk am Kreuz. Wir ruhen in seiner vollkommenen Liebe und Annahme für uns. Wir ruhen von unseren Feinden, weil wir wissen, dass das Einzige, was er hat, alles nur Lügen sind. Wenn du erst einmal in dem ruhst, was Jesus für dich getan hat und was er für dich ist, tust du alles aus einer Haltung der Ruhe heraus. Dann wirst du eine Person sein, die andere Menschen gerne um sich herum haben. Dann wirst du eine Person sein, die im Frieden bleibt, selbst wenn alles um dich herum verrückt spielt. Ich sage bereits seit etwa 4 Jahren, besonders zu den Menschen in Europa: Leute, bereitet euch vor, es wird schlimmer werden. Seit Jahren sage ich schon: Wenn ihr denkt, dass Covid das Schlimmste ist, was wir erleben werden, dann macht ihr euch etwas vor. Gott hat mir ganz klar gezeigt, dass mehr geschehen wird. Und das wird viel schlimmer sein. Hört her, Leute, es wird einen dritten Weltkrieg geben, bevor Jesus wiederkommt. Ich glaube das von ganzem Herzen. Mit Sicherheit. Reinhard, glaubst du, dass es einen Atomkrieg geben wird? Natürlich. Ich habe das schon immer geglaubt. Ich habe keinen Zweifel daran, dass die Atombombe fallen wird. Wenn du denkst, dass du sicher und geschützt bist, weil du an einem bestimmten Ort lebst und wegen der Regierung, die dir hilft und dich beschützt, dann wach auf. Die Regierungen und Politiker werden sehr viel korrupter und böser werden. Auf jeden Fall. Deshalb leben wir in einem Königreich, das nicht von dieser Welt ist. Deshalb können wir mitten im Krieg Ruhe finden. Deshalb können wir inmitten von Explosionen Frieden haben. Deshalb können wir finanzielle Sicherheit haben, auch wenn der gesamte Finanzmarkt zusammenbricht. Hört her, wenn ihr Gott heute nicht zu eurem Versorger macht, dann werdet ihr in Zukunft Schwierigkeiten haben, denn der Finanzmarkt wird so sehr erschüttert und so unsicher werden. Auch Beziehungen werden sehr stark erschüttert werden. Ein Bruder wird gegen den anderen aufstehen. Familien werden einander bekämpfen. Es wird sehr finster werden. Deshalb, bitte, lebe heute in Gottes Ruhe. Stirb nicht in der Wüste des Unglaubens und des Zweifels und der Rebellion. Fokussiere dich jeden Tag auf das vollbrachte Werk am Kreuz. Schau jeden Tag auf das, was er für dich erobert hat und was er dir verheißen hat. Und höre auf, dich zu beklagen und danke ihm stattdessen für das, was er getan hat. Lebe in seiner Ruhe. Er hat den Teufel besiegt. Er ist größer als all deine Umstände. Er ist die einzige finanzielle Stabilität, denn der Vater wird immer für dich sorgen. Wenn es notwendig ist, wird er Brot und Fisch für dich vermehren oder er wird einen Vogel schicken, der dir Nahrung bringt, wie er das bei Elia getan hat. Was auch immer geschehen wird, achte darauf, dass du Gottes Ruhe nicht verpasst. Ich werde mit einer Herausforderung schließen. Bitte ihn heute: Herr, sind die Werke, die ich im Laufe des Tages tue, deine Werke oder sind das meine Werke? Wer in die Ruhe Gottes eingetreten ist, ruht von seinen eigenen Werken. Ich werde noch etwas rauswerfen. Es gibt nur einen einzigen Grund, warum ich die sozialen Medien verwende. Das ist der einzige Grund. Denn ich habe sie noch nie gemocht und ich mag sie immer noch nicht. So bin ich einfach. Doch ich saß damals im Flugzeug, das gerade in Sao Paulo landete. Ich lebte damals nicht in Sao Paulo. Als Gott sagte: Reinhard, benutze die sozialen Medien und hör auf, in der ganzen Welt herumzureisen, um zu predigen. Damals gab es noch kein Covid und es war auch noch kein Lockdown. Ich antwortete: Herr, ich werde gehorchen. Ich werde das tun, worum du mich gebeten hast. Und wir haben Zehntausende, vielleicht sogar Hunderttausende Menschen erreicht. Aber es gibt etwas, das mich beunruhigt. Heutzutage verwenden Christen auf der ganzen Welt die sozialen Medien, um ihre eigenen Werke zu tun, anstatt Jesus zu fragen, wozu sie die sozialen Medien nutzen sollen. Denk einmal darüber nach. Ich bin nie in die sozialen Medien eingestiegen, weil man das heute so macht und weil es heutzutage jeder tut. Ich habe einfach Gott gehorcht. In dem Moment, als er sagte, geh nicht nach Polen, habe ich damit aufgehört. Wenn er zu mir sagt, beende das IPS, werde ich es beenden. Wenn er sagt, hör auf, Waisenhäuser zu bauen, werde ich aufhören, Waisenhäuser zu bauen. So einfach ist das. Wenn ich nicht seine Werke tue, lebe ich nicht in seiner Ruhe. Doch viele von uns leben genauso. Wir tun immer weiter das, was wir wollen, und dann wundern wir uns, warum wir nicht in Gottes Ruhe leben. Und dann haben wir keine Waffe. Ruhe ist deine Waffe. Reinhard, und was mache ich, wenn ich nicht weiß, was ich tun soll? Gute Frage. Tu einfach die liebevollste Sache. Du bist immer in Gottes Willen, wenn du liebst. Wenn du also nicht weißt, was du tun sollst, dann mach einfach weiter mit deinem Tag und liebe jede Person verrückt und radikal. Hast du verstanden? Geh einfach los und liebe radikal und verrückt. Dann bist du immer im vollkommenen Willen Gottes. Wenn du dieses Live abschaltest, sagst du immer wieder, danke, Jesus, für deine bedingungslose Liebe. Ich werde darin ruhen. Danke, Jesus, für deine vollkommene Annahme. Ich werde darin ruhen. Danke, Jesus, dass ich eine neue Schöpfung bin. Ich werde darin ruhen. Danke, Jesus, dass du mein Versorger bist. Ich werde darin ruhen. Danke, Jesus, du bist mein Liebhaber und mein Bräutigam. Ich werde darin ruhen. Danke, Jesus, dass du den Teufel besiegt hast. Ich werde darin ruhen. Danke ihm immer weiter und ruhe in dem, was er getan hat. Morgen werde ich wieder mit Daniel zurück sein. Danke, Leute, ich werde jetzt Frühstück für meine Videocrew und die deutschen Missionare machen. Und dann werde ich arbeiten und ich werde ruhen, während ich arbeite. Bis bald, Leute!